Hebrews 11, Hebräer starting with verse 7. Wir fangen beim Vers 7 an. By faith Noah, being warned by God, durch Glauben baute Noah about things not yet seen, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. In reverence prepared an ark for the salvation of his household. Von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. By which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Now here we find a very clear example of our definition for faith. Hier finden wir ein sehr klares Beispiel für unsere Definition des Glaubens. Faith is trusting in what God said. So Glaube bedeutet, auf das zu vertrauen, was Gott gesagt hat. By trusting what God said, und indem wir auf das vertrauen, was Gott gesagt hat, Noah, being warned by God, und zwar hat es Noah auch gemacht, und er wurde gewarnt von Gott, about things not yet seen. Und zwar in Bezug auf Dinge, die noch nicht sichtbar waren. If we look at Matthew chapter 24, wenn ihr in Matthäus 24 nachschaut, Jesus also warns us about things not yet seen. Da warnt uns Jesus auch über Dinge, die noch nicht sichtbar sind. Das ganze Kapitel handelt von Dingen, die noch nicht sichtbar sind. Wars and rumors of wars, Kriege und Kriegsgeschrei. Antichrist, false Christs, der Antichrist, falsche Christus. Persecution of Israel, Verfolgung von Israel. All these things are unfolding before our eyes. All diese Dinge, sie werden jetzt vor unseren Augen bloßgelegt. And if we look at verse 36, und wenn wir uns den Vers 36 ansehen, but of that day and hour no one knows, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, not even the angels of heaven, auch nicht die Engel in den Himmeln, nor the Son, auch nicht der Sohn, but the Father alone, sondern der Vater allein. For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. For as in those days before the flood, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, someday we're going to be talking about the days before the second coming. Eines Tages werden wir davon reden, wie es war vor dem zweiten Kommen. And people are going to be thinking about the people who lived before the second coming. Und Leute werden über die Menschen nachdenken, die vor dem zweiten Kommen Christi gelebt haben. And they'll be thinking about us. Und sie werden über uns nachdenken. For in those days before the flood, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Sie aßen und tranken, sie heirateten und heirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Just a very common kind of a life. Einfach ein sehr normales Leben hier. Eating and drinking and getting married and giving your daughters away. Essen, trinken, heiraten, die Töchter werden verheiratet. They were doing this until the day that Noah entered the ark. Das taten sie bis zu dem Tag, als Noah die Arche in die Arche ging. They did not understand until the flood came. Und sie erkannten es nicht, bis die Flut kam. And took them all away. Und alle wegraffte. So will the coming of the Son of Man be. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. They didn't understand because they didn't give heed to what God had said. Sie verstanden das nicht, weil sie nicht darauf achteten, was Gott gesagt hatte. In Hebrews 11:3 we understand that the universe was created by the word of God. In Hebräer 11:3 lesen wir, dass das Universum durch das Wort Gottes geschaffen wurde. God told Noah to build an ark. Gott hat dem Noah aufgetragen, eine Arche zu bauen. I would have loved to have been there. Mir hat das Spaß gemacht, damals zu leben. I think of all the people in the Bible, I would have liked to have been Noah. Also ich glaube, von all den Leuten in der Bibel, von den Persönlichkeiten, wäre ich am liebsten der Noah. I'm sure it was a little bit like the Flintstones, a little bit with the dinosaurs and stuff. Ich bin mir sicher, das war ein wenig so wie bei den Flintstones mit den Dinosauriern. You know, these dinosaurs were not man-eaters. All the animals back then were vegetarians. Also die Tiere damals, diese Dinosaurier waren ja keine Fleischfresser, das waren alles Vegetarier. I don't know where they get the story of the Tyrannosaurus Rex and all that, but you know, we know from Genesis 9. Diese Geschichten kommen über Dinosaurier, Rex und all diese Dinge. So I'm just trying to imagine what it was like building this ark. So wir wissen von 1. Mose 9, dass sie eben vegetarisch waren. Und ich frage mich eben, wie das war, der Bau dieser Arche. Imagine cutting down the first tree. Ich meine, stell dich einmal vor, das Umschneiden des ersten Baumes. Or just sharpening the axe, right? Die Axt wird geschärft. And thinking, here we go. Und dann denkst du dir, nun, jetzt geht's los. An ark. Eine Arche. Like this thing was huge. So ein riesiges Ding. If I look in Genesis chapter 6 in my notes, my Ryrie notes, wenn ich also in 1. Mose 6 nachblättere, was der Ryrie dazu schreibt, he says that this ark could hold the same amount. Da heißt es, dass diese Arche dieselben Maße hatte. Of material or animals that it would take 522 train cars to hold. Und zwar in einem Maße konnte diese Arche Tiere und Material aufnehmen, wie es 522 Zugwaggons schaffen würden. It was longer than a football field. Diese Arche war eigentlich länger als ein Fußballfeld. It was longer. Länger. It took him 120 years to build it. 120 Jahre hat es gedauert, diese zu bauen. That's a long time. And he didn't even have his sons. The first son was born after 20 years. Und er hatte noch nicht einmal seine Söhne dabei. Der erste Sohn kam erst nach 20 Jahren. And he was still a baby. Die waren noch jung, ganz klein. So we're talking maybe the first 40 years or 30. No, you put your kids to work at about 8, right? So maybe. Also die Kinder, die lassen mal so gewöhnlicherweise mit 8 Jahren dann zur Arbeit. Maybe the kids were already carrying stuff at 6-7 years old. Also vielleicht haben sie im Alter von 6-7 Jahren bereits Dinge, Material gebracht. But I mean, no real manpower until the kids were like 12 or something. Aber da war keine richtige Manneskraft da, vielleicht bis zum Alter von 12 Jahren bei den Kindern. So he was building this ark for some 30 years alone. Das heißt, er hat so ungefähr 30 Jahre für sich selbst alleine gearbeitet. Maybe he had some elephants and stuff. I don't know how he was pushing this wood around. Also vielleicht hat er dabei Elefanten oder ich weiß nicht, wie er dieses ganze Holz bewegt hat. Maybe he had some pet dinosaurs or something. Vielleicht hat er da ein paar Haustiere, Dinosaurierartige. But this thing was huge. Aber das war ein Riesending. 120 years to build this, and I like what it says in. If you turn to 1 Peter chapter 3. Ich mag, was es eben heißt im 1. Petrus 3, Vers 20. Who were once disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah. Die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. And I like this part, during the construction of the ark. Und diesen Teil mag ich. Während die Arche gebaut wurde. I like that. I don't know why I like that. Nicht, maybe just because I'm a carpenter. Aber vielleicht will ich ein Zimmermann sein. Something about the construction of the ark. Da geht's dieses Bauen der Arche. You know, I would love them to make a movie. Wisst ihr was? Ich würde gerne einen Film drehen. Like they did the Titanic, right? Ich hätte gerne, dass ein Film gedreht wird, so wie bei der Titanic. They went down with the cameras and they showed you the stuff in the Titanic. So wie sie da mit der Kamera da ganz tief hinunten gefilmt and haben. And suddenly it became like it was present, and then there was the dancing in the Titanic. Und plötzlich war das alles so gegenwärtig, und man sah, wie die Leute tanzten auf der Titanic. I would love them to make a movie about the ark. Ich wünschte, es gäbe einen Film über die Arche Noah. I know how they would start it. We go up into Mount Ararat looking for the ark, you know. Und das beginnt so. Jetzt gehen wir da hinauf auf den Berg Ararat und schauen, and then suddenly we would just kind of be way back then, you know. Suddenly, in the time of the building of the ark. Plötzlich sind wir zurückversetzt in die Zeit, als diese Arche gebaut wurde. Imagine this thing, like the construction of it, just piece by piece. Stell euch das einmal vor, der Bau dieser Sache, ein Stück nach dem anderen. Just laying that first beam down the center of the bottom of the ark. Einfach da der erste Pfosten, der gelegt wird in der Mitte der Arche. Major beams, just laying them and riesige Pfähle. Wow, it's been a year now. Nun, ein Jahr hat das jetzt gebraucht. Wow, all we got is that center beam. Alles, was wir geschafft haben, ist dieser eine zentrale Pfosten. And then cutting down another tree. Dann wird wieder ein Baum umgeschnitten. Thinking, wow, this is going to take a long time. Du denkst dir, wow, das wird aber lang dauern. But in obedience to God, he did it. Aber im Gehorsam Gottes hat er es gemacht. Now imagine what the neighbors were thinking. Stell dich nun vor, was die Nachbarn damals dachten. Like he's got to clear the area out where he's going to build this ark. Er musste ja zuerst das Feld dort ein wenig frei machen, wo diese Arche gebaut werden sollte. And then he's laying these beams out. Und dann hat er diese ganzen Pfosten and aufgelegt. He's making like the ribs, you know, the skeleton. Und dann baut er ihm das Gerippe. And it's slowly, slowly starting to take just a little bit of shape. Und ganz, ganz langsam fängt das an, Gestalt anzunehmen. And the neighbors are coming around thinking, Noah. Und die Nachbarn kommen und denken sich. You're building a house or what? Noah, was baust du, ein Haus? No, I'm building an ark. Nein, ich baue eine Arche. And Noah was a preacher. Und Noah war Prediger. Because if you look over at 2 Peter, weil wenn ihr nachschaut im 2. Petrus, you see in verse 5, da heißt es in Vers 5, starting with verse 4, Vers 4 beginnt es, for if God did not spare angels who had sinned, when they sinned, zweites Kapitel, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, but cast them into hell, nicht verschonte, sondern sie in die finsteren Höhlen des Abgrundes and committed them to pits of darkness reserved for judgment, und er hat sie dort gehalten zur Aufbewahrung für das Gericht, and did not spare the ancient world, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, but preserved Noah, a preacher of righteousness, sondern nur Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, with seven others, als achten neben sieben anderen, when he brought a flood upon the world of the ungodly, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Noah was a preacher of righteousness. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Not his own righteousness. Nicht seiner eigenen Gerechtigkeit. God's righteousness. Sondern der Gerechtigkeit Gottes. He was a preacher of faith righteousness. Aber ein Prediger der Glaubensgerechtigkeit. If I trust in what God says, wenn ich auf das vertraue, was Gott gesagt God hat, gives me righteousness. Dann spricht mich Gott gerecht. It's a righteousness that is given to me as a gift. Das ist eine Gerechtigkeit, die mir als Geschenk gegeben that wird. God chooses to give anyone who would trust his word. Diese Gabe wird jedem verliehen, der auf sein Wort vertraut. He was a preacher. Er war ein Prediger. So he would preach to these neighbors. Also predigte er seinen Nachbarn. For years and years and years. Jahre über Jahre. And imagine when his sons were born. Und stell dich nun vor, als seine Söhne auf die Welt his sons kamen. Went to school or something. Die Söhne, sie gingen ja zur Schule oder so. Hey Japheth. Hey, Jephas. Is it really true your dad's building a boat? Stimmt das wirklich? Dein Vater baut ein Boot, ein Schiff? Yeah, he says that God spoke to him. Ja, er hat gesagt, dass Gott zu ihm gesprochen hat. He said that God told him that God's bringing a flood upon the earth. Er hat gesagt, dass Gott ihm mitgeteilt hat, dass eine Flut über die Erde kommen like würde. A big flood, like we're going to need a boat like that? Was eine große Flut, wir werden ein so großes Boot brauchen. Imagine the mockery. Man stellt euch vor, wie da gespottet the wurde. Constant pressure, emotional pressure on Noah. Dieser ständige emotionale Druck auf Noah. And his family. Und auf seiner Familie. His kids and his wife. Bei seinen Kindern und seiner Frau. 120 years and then the kids und nun sind die Söhne 20 Jahre alt und sie helfen ihrem Vater. And thinking, Dad, let's get the story straight here. Und dann sagen sie, Papa, wir wollen das mal ganz klar machen. You're convinced that a flood is coming. Also du bist überzeugt, dass eine Flut kommen soll. From where? Woher? Where does the water come from, Dad? Woher kommt das Wasser? God will send the water. Gott wird das Wasser senden. God said the water will come. The water will come. Gott hat gesagt, das Wasser wird kommen, es wird kommen. What an act of faith. Was für ein Glaubensakt. I mean, they must have looked around. Ich meine, die müssen sich da umgeblickt haben. Said Dad. Und müssen gesagt haben, Papa. I mean, I love you and everything. Ich meine, ich habe dich sehr gern und alles, aber. But a flood? Aber eine Flut? For such a boat? Für solch ein Boot? Can we make a smaller one? Können wir nicht ein kleineres bauen? No, we're going to take two of of all the animals. Nein, wir werden von jeder Tiergattung zwei mitnehmen. It says in mitnehmen. Genesis that the animals just came. Und im ersten Mose heißt es, dass die Tiere einfach kamen. Supernaturally, God brought them. Auf übernatürliche Weise hat Gott sie gebracht. Two of every kind. Zwei von jeder Gattung, von jeder Art. It says they could fit 45,000 sheep in this ark. Das heißt, dass da 45,000 Schafe hineingepasst hätten. Huge. It was three levels. It was like a ship. So ein riesiges Schiff, drei Ebenen. But I want you to get an idea of what we're looking at in our own lives. Aber ich möchte, dass ihr eine Vorstellung bekommt, auf was wir selbst blicken in unseren Leben. Because of what God said, nämlich aufgrund dessen, was Gott gesagt Noah hat. Being convinced of things not yet seen, und Noah war überzeugt von Dingen, die er noch nicht sah. God warned him of things not yet seen. Gott warnte ihn in Bezug auf Dinge, die noch nicht sichtbar waren. He built an ark. Aufgrund dessen hat er die Arche gebaut. Whole life into it. Und hat sein ganzes Leben dafür verwendet. Every board that went in, he put his heart into it. Man, jedes Brett, das er da fixiert hatte, da war sein Herz damit. There was no cutting corners on this ark. Da gab es keine Ecken. Every piece of wood that went in, he fitted that thing and he put those pegs in and jedes Stück Holz, das er da montierte, es passte genau und er. And year after year. Und ein Jahr nach dem anderen verging. 40 years later. Und 40 Jahre danach, wow. Wow, we just got the front done. Wow, wir haben einfach da die Vorderseite gemacht jetzt. Okay, let's start another 40 years here. Nun, wir fangen die nächsten 40 Jahre an. And again, and I'm sure he got discouraged at times. Und ich bin mir sicher, dass er manches Mal auch entmutigt war. I'm sure there was valleys he went through. Ich bin mir sicher, es gab auch Täler, durch die er durch musste. Oh man, this thing is humongous. Und er hat sich gedacht, das ist einfach irrisig. I can never imagine how much work this was when we started. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was für eine Arbeit das ist, als wir begannen. I mean, the first 15 years, I had a lot of zeal, you know. Ja, ich meine, die ersten 15 Jahre, da hatte ich sehr viel Eifer. But now I'm starting to get tired. Aber jetzt reicht's schon langsam. It's been 85 years. Es sind 85 Jahre schon. And I'm only on the second deck. Ich bin jetzt in der zweiten Ebene angelangt. 120 years. 120 Jahre. And the neighbors are mocking him. Und die Nachbarn, sie spotteten. Where is the water gonna come from? Woher soll das Wasser kommen? I don't know. Ich weiß es nicht. All I know is one thing. Alles, was ich weiß, ist eines. I just know what God said. Ich weiß genau, was Gott gesagt hat. And I'm trusting him. Und ich vertraue ihm. He said water's coming and I trust him. Er hat gesagt, Wasser wird kommen und ich vertraue where ihm. It's coming from. Ich weiß nicht, woher es kommen soll. I can't imagine where it's coming ich kann mir auch nicht vorstellen, woher es kommen soll. But if God said it, aber wenn Gott es so gesagt I believe hat, it. Dann glaube ich and es. Because he did that, und weil er das tat, he was given righteousness. Wurde ihm diese Gerechtigkeit zugesprochen. Und wir sind in the same situation today you see in 1 Peter 3. Und wir sind in derselben Situation heute. Ihr seht das im 1. Petrus 3. Verse 21. Vers 21. Corresponding to that, das Gegenbild dazu. Baptism now saves you. Er rettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Not the removal of dirt from the flesh. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. But an appeal to God for a good conscience. Sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Which comes by faith. Dieses Gewissen kommt durch den Glauben. It's through the resurrection of Jesus Christ. Durch die Auferstehung Jesu Christi. 2 Corinthians 4:13. 2. Korinther 4:13. We believe. Wir glauben. And so we speak. Und deshalb sprechen wir. And what do we speak? Und was sprechen wir aus? Paul goes on to say the resurrection of Jesus Christ. Paulus fährt hier fort und spricht von der Auferstehung Christi. We believe that God raised him from the dead. Weil wir glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt. Then we believe that he will also raise us from the dead. Und so glauben wir auch, dass er uns ebenso auferwecken wird. If we look at the ark, wenn ihr auf die Arche blickt, it's a wonderful picture for us today in a couple of ways. So ist das ein wunderbares Bild für uns heute auf mehrere Weisen. Number one, the ark today is Jesus Christ. Nun, eines einmal, die Arche steht für Jesus Christus. You've got to be in the ark. Du musst in dieser Arche drinnen sein. To get saved. Um errettet zu werden. To be saved through this flood, you've got to be in the ark. Um von dieser Flut errettet zu werden, musst du in dieser Arche sein. And I wonder how many times Noah said, please, please. Ich frage mich, wie oft Noah wohl gesagt hat, bitte, there's bitte. Enough room for us. Es gibt genug Platz für uns. Please believe. Bitte, and glaubt. Come, please. Glaubt und kommt doch. And no one came. Und keiner kam. They just looked at him like he was out of his mind. Die haben ihn einfach angeblickt, als ob er völlig verrückt wäre. And they continued in their ungodliness. Und sie fuhren fort in ihrer ungöttlichen Art und Weise zu and leben. Just their common living and sie lebten einfach in den Alltag. You don't have to be necessarily immoral to be ungodly. Du musst nicht notwendigerweise unmoralisch sein, um ungöttlich zu sein. Ungodly means you just live without God. Ungöttlich bedeutet einfach, du lebst ohne Gott. But Genesis 6:9 says that Noah was blameless in his day. Aber in 1. Mose 6:9 heißt es, dass Noah ohne Schuld war zu seiner Zeit. And Noah walked with God. Und Noah ging mit Gott. Is that beautiful? He walked with God. Er wandelte mit Gott. What does it mean to walk with God? Was bedeutet das nun, mit Gott zu wandeln? That means in everything I do, I'm dependent on him. Das bedeutet, in allem, was ich tue, bin ich von ihm abhängig. I walk with God. Ich wandle mit Gott. On my job. In Bezug auf meine Arbeit. I'm dependent on him for wisdom. Ich bin abhängig von ihm, was die Weisheit betrifft. Everything I do, I'm trusting God for. Alles, was ich tue, ich vertraue Gott dazu. For my family, in Bezug auf meine Familie, for my kids, für meine Kinder, for my wife, für meine Frau, for my mother-in-law, für meine Schwiegermutter, for my husband, für meinen Ehemann, for my grandfather, in Bezug auf meinen Großvater. I'm trusting him. I'm walking with God. Ich vertraue ihm da. Ich wandle mit Gott. I'm talking with God. Ich spreche mit Gott. James 1 says that God gives wisdom generously to all men. In Jakobus 1 heißt es, dass Gott jedem gerne Weisheit gibt. Jedem. Ask, but don't be double-minded. He will give you wisdom. Bittet, aber seid da klar in euren Bitten. Er wird euch Weisheit geben. In everything. In allem. 2 Timothy 2:7. 2. Timotheus 2:7. Timothy, consider what I say. Timotheus, bedenke, was ich dir sage. For God will give you understanding in everything. Weil Gott wird dir Verständnis geben in Bezug auf alle Dinge. Walk with God, Timothy. Wandle mit Gott, Timotheus. Talk to him. Sprich mit ihm. Depend on him. Sei abhängig von ihm. Trust him. Vertraue ihm. Don't walk into a situation without God. Und geh nicht in eine Situation hinein ohne Gott. Take God with you. Nimm Gott mit dir. Lord Jesus, this looks very easy, but Herr Jesus, diese Situation, sie schaut sehr einfach aus, aber I don't want to lean on my own understanding here. Ich möchte nicht auf mein eigenes Verstehen hier mich Proverbs stützen. Proverbs 3:5-6. In den Sprüchen 3:5-6. But I want to trust in the Lord with all my heart. Aber ich möchte auf den Herrn vertrauen mit ganzem Herzen. This was Noah. So war Noah. Trusting in the Lord with all of his heart. Er hat dem Herrn vertraut mit seinem ganzen and Herzen. And whistling while he worked. Und er hat gepfiffen, während er arbeitete. And just building away. Und er hat einfach weitergebaut. And people laughing and Noah didn't care. Und die Leute, sie haben gelacht, aber Noah hat sich daran nicht gestört. It's okay, I love you all anyway. Ja, ist schon in Ordnung, ich liebe euch trotzdem. Hallo. Hallo. I'm almost finished. Ich hab's bald vollendet. I wish you would believe. Ich wünschte, ihr würdet mir glauben. To a loving God. Nämlich diesem liebenden Gott. Noah's beard was probably down to his knees. Vielleicht hatte der Noah bereits einen Bart bis zu den Knien. Probably tied it around his neck when he worked. Und hat ihn da vielleicht um den Hals herum geschlungen, während er arbeitete. He was probably like an enjoyable kind of a guy. Vielleicht war er ein sehr netter, sympathischer Mann. Some movies make him a little absent-minded. Boof, he hits himself. Also in manchen Filmen wird er etwas geistesabwesend dargestellt. And there was Noah. Aber da war der Noah. And there were the neighbors. Und da waren die Nachbarn. Why did I mention them for? What was I talking about just now? Oh, faith. Noah trusted God with all of his heart. Denn Noah hat Gott mit all seinem Herzen vertraut. Noah walked with God. Er ist mit Gott gegangen. Well, Lord, what should we do here now? Nun, Herr, was sollen wir da jetzt machen? Let's see. Gosh. I'm going to get that beam up there. Ich möchte diesen Träger da hinaufbringen. Get that beam on top of there. Okay. Wie soll ich diesen Pfosten da hinaufbringen? Okay, Lord, let's see. What do we do here? Was machen wir da? You're the great designer. Help me. Du bist der große Designer. Hilf walking mir doch. Walking with God. Mit Gott gehen. And understanding that there was an enemy. Und verstehen dabei, dass es einen Feind gibt. And being a preacher of righteousness. Und ein Prediger der Gerechtigkeit sein. Preaching for 120 years. 120 Jahre lang zu predigen. Of things not yet seen. Von Dingen, die noch nicht sichtbar waren. Trusting him. Einfach ihm vertrauen. Trust in the Lord with all of your heart. Vertrau auf den Herrn mit dem ganzen Do Herzen. Do not lean on your own understanding. Und stütz dich nicht auf dein eigenes Verständnis. But acknowledge him in all of your ways. Erkenne ihn an in all deinen Wegen. And he'll make your path straight. Und er wird deine Wege ebnen. That's walking with God. Das heißt es, mit Gott zu gehen. I acknowledge him in all my ways. Ich erkenne ihn an in Bezug auf alle Every meine Wege. Every aspect of my life. In jedem Aspekt meines I'm Lebens. I'm before the Lord on my knees. Ich bin vor dem Herrn auf meinen Knien. And saying, "Dear God, help me. Dear God, go with me." Und ich sage, lieber Gott, bitte hilf mir. Don't Sei let bei me mir. Be self-deceived. Lass mich da nicht einer Selbsttäuschung anheimfallen. I know I'm a proud person. Ich weiß, dass ich ein stolzer Mensch bin. I know I'm a strong person. Ich weiß auch, dass ich ein starker please, Mensch bin. Please, stay with me. Bitte, bitte bleib Give bei me mir. Wisdom. Gib mir Weisheit. Give me your joy. Gib mir deine Freude. Give me your peace that passes understanding. Gib mir deinen Frieden, der jedes Verständnis And übersteigt. I'm walking with God in a very conscious way. Und ich wandle mit Gott auf sehr bewusste Weise. Today Jesus is the ark. Heute ist Jesus die Arche. If people are not in Christ, wenn Leute nicht in Christus sind, they will experience the wrath of God. Dann werden sie den Zorn Gottes erfahren. I wish we could go back in eternal archives and see this whole time period. Ich wünschte, wir könnten dann in den ewigen Archiven nachsehen und könnten diese ganze Zeitperiode nachblättern. That last week it says in Genesis when the animals were entering into the ark. Von der letzten Woche ist im 1. Mose die Rede, als die Tiere in diese Arche hineingingen. And the Lord said 7 more days and then the waters come. Und dann heißt es, der Herr sprach noch 7 Tage und dann wird die Flut kommen. And it says, and Noah and his family got into the ark. Und dann heißt es, Noah und seine Familie, sie gingen in die Arche hinein. On the same day it started to rain. Und am selben Tag begann es zu regnen. Oof, and the Lord closed the door. Und der Herr schloss die Tür. And it started raining. Und es begann zu regnen. And people were thinking like, wow, water. Und die Leute haben sich gedacht, wow, this is Regen, great. Wasser. Look at this, water. Schaut euch das an, großartig. Wonderful. Wunderbar. Next day, I wonder when it's going to stop. Ich frage mich, wann das aufhört. Wow, water. Wasser. A week later, water. Eine Woche darauf. It just doesn't stop. Wasser, das hört einfach nicht mehr auf. They didn't understand. It says they didn't understand until the water swept them away. Das heißt, sie verstanden nicht bis zu dem Zeitpunkt, als das Wasser sie bereits wegriss. I'm sure they went to the ark and were banging to get in. Ich bin mir sicher, sie liefen dann zu dieser Arche hin und sie klopften an, dass sie hineinkämen. Aber es war zu spät. You know, today here we are. Nun heute sind wir hier. Just before the Lord returns. Ganz knapp bevor der Herr wieder zurückkommt. Do we have something that we can build? Haben wir etwas, auf dem wir bauen können? That can be maybe likened unto the ark. Dass diese Arche vielleicht ähnlich wäre. Something that people mock us for. Etwas, wofür uns die Leute auch verspotten. They hate us for. Weshalb sie uns vielleicht hassen. Despise us for. Verachten. Is there something that condemns them? Gibt es da etwas, das sie verdammt? In their life of ungodliness, in deren Leben der Ungöttlichkeit. Something that's a testimony to their life without God. Und zwar etwas, das ein Zeugnis ist für ihr Leben ohne Gott. Isn't it the local church? Ist das nicht die lokale Gemeinde? The body of Christ. Der Leib Christi. Like we're building. Ich meine, wir bauen daran. 1 Peter 3. 1. Petrus 3. Paul said, I am a master builder. Da heißt es von Paulus, ich bin ein großer He Baumeister. Was building churches. Er baut Gemeinden. People together. Leute, die zusammenkommen. A testimony of the Lord. Ein Zeugnis für den Herrn. He said, be careful how you build. Da heißt es, seid sorgfältig in Bezug auf das, wie Make ihr baut. Sure that the foundation is Jesus Christ. Und geht sicher darin, dass Jesus Christus das Fundament Make ist. Sure it's not a works program. Und geht sicher darin, dass ihr kein Werkeprogramm verfolgt. Make sure that the message is to be in Christ. Und seid sicher, dass die Botschaft lautet, in Christus zu sein. Make sure it's identification with the death, burial and resurrection of Christ. Und geht sicher darin, dass es darum geht, die das Gestorbensein, das begraben werden und das Auferstehen in Christus. Be careful how you build. Seid sorgfältig in Bezug Because auf die some Art, will wie ihr build baut. With diamonds, precious stones. Weil manche bauen wie auf Diamanten, auf kostbaren and Steinen. Some people will build with wood, hay and stubble. Und manche bauen wie mit Holz und Stroh. They will not build on Christ. Sie bauen nicht auf Christus. They don't build on the finished work. Sie bauen nicht auf dem vollbrachten They Werk. Don't have a message that says it's finished. Sie haben keine Botschaft, die lautet, es ist vollbracht. That it's, if it's by grace, it's by grace. Wenn es durch die Gnade geschieht, dann geschieht es durch die Gnade. We're building a local church. Wir bauen an dieser lokalen Gemeinde. We are living just before the days of the second coming. Wir leben ganz knapp vor dem zweiten Kommen. Nobody knows what's going to happen now in the coming weeks in the world with the world events. Niemand weiß, was in den kommenden Wochen passieren wird in der Welt mit all diesen Geschehen. Who knows? Wer weiß das? Who knows what this is going to release? Wer weiß schon, was das alles freisetzen wird? We know one thing. Wir wissen bloß eines. In Ezekiel 38 that the armies of the north at one time will come down on Israel. In Ezekiel 38 heißt es, dass eines Tages die Armeen aus dem Norden kommen werden auf Israel einstürmen Very werden. Specific. Das ist sehr klar. 5 out of 6 soldiers will be killed. Und 5 von 6 Soldaten, sie werden getötet werden. 7 months to bury the dead. Es wird 7 Monate brauchen, um all die Toten zu begraben. 7 years to burn the armor. Und 7 Jahre wird es dauern, um all die Waffen zu vernichten. That hasn't happened yet. Das ist noch nicht geschehen. And maybe this thing is just going to lodge something loose or dislodge something. Vielleicht wird das etwas ganz Großes freisetzen. Who knows the scenario that is to follow? Wer weiß schon, welches Szenario folgen wird? We know one thing. Wir wissen nur eines. We are not children of the dark. Wir sind keine Kinder der Finsternis. We are not without understanding. Wir sind nicht ohne Verständnis. We are reading Matthew 24. Wir lesen Matthäus 24. These are the events that are coming. Das sind die Ereignisse, die kommen werden. We're reading Revelations. Wir lesen die Offenbarung. Chapter 6 through 19. In den Kapiteln 6 bis 19. All about the second coming. Wo alles davon spricht, von dem zweiten Kommen. In the dark. Wir sind nicht in der Finsternis. We're not without understanding. Wir sind nicht ohne Verständnis. We know of unseen things that are coming. Wir wissen von unsichtbaren Dingen, die kommen we werden. Know the time is short. Und wir wissen, dass die Zeit kurz ist. Wars and rumors of wars. Kriege und Kriegsgerüchte. And famines throughout the world. Und überall Hungersnot in der ganzen it's Welt. Just the grace of God, es ist bloß die Gnade Gottes, that this world is not going crazy. Dass diese Welt nicht ganz verrückt wird. You know, they find this guy with a hand grenade in a briefcase. Du findest da zum Beispiel einen. In London, right? Ja, sie haben jetzt diesen Mann getroffen mit einer Handgranate. Big deal. In London. A hand grenade. Also eine Handgranate. I'm thinking of an aerosol can with anthrax. Ich denke jetzt zum Beispiel nur an einen Spray mit Anthrax drin. Wow, I mean, all this guy's got to do is just go to a major city and just go to some alley somewhere. Ich meine, da braucht nur einer in irgendeine große Stadt gehen und. Behind a building and just go. And just walk away. Einfach irgendwo und er sprüht dieses Anthrax aus. They had like they had one teaspoon of anthrax just paralyzed Washington for days. Die haben da einen kleinen Teelöffel von Anthrax entdeckt in Washington und das hat Washington lahmgelegt für Tage. Paralyzed it. Das war völlig lahmgelegt. You know they've got a, I saw they have a jet. Die haben da einen jet. There's a jet. Iraq has a jet. I don't want to get into politics, but Iraq has a jet. Also ich möchte jetzt nicht auf die Politik kommen, aber Irak hat einen Jet. That can drop 10, how many liters was that, Brent? 10, it was, I think it was 10,000 liters it can spray of anthrax. Und zwar könnten damit 10,000 Liter Anthrax versprüht werden. It is an unmanned jet that can spray 10,000 liters. Ein unbemanntes Flugzeug, es könnte 10,000 Liter von diesem Anthrax when sprühen. When we look at Revelations, also wenn wir uns die Offenbarung and ansehen, we look at the white horse, wir sehen uns das weiße Pferd and an, the red horse das rote war, Pferd, des Krieges. And then we see the war, the third horse, famine. Und dann sehen wir das dritte Pferd, ein Bild and für den Hunger. And then we see the fourth horse, death. Und dann sehen wir das vierte, ein Bild it's für den Tod. Talking about one quarter of the world's population dying. Da ist die Rede von einem Viertel der Weltbevölkerung, das sterben soll. These are unseen things. Das sind unsichtbare Dinge. We are not ignorant. Wir sind da nicht unwissend. Like the Lord said to D.L. Moody. Der Herr hat zum D.L. Moody gesagt. He was the first revivalist. Er war der erste, der diese Erweckung auslöste. Who no longer believed. Und er hat nicht länger geglaubt. That this world was going to become the kingdom of God. Dass es auf dieser Welt zu dem Königreich Gottes kommen würde. There was a teaching called the New Israel back then in the, among the revivalists of the 1700s. Also in diesem Zeitraum gab es diese Lehre vom neuen Israel. Damals war das eine They believed Lehre. That America would be a Christian nation and it would spread to the whole world and the whole world would become Christian. Da glaubte man, Amerika würde christlich werden und das würde sich auf die ganze Welt ausbreiten. One problem. Ein Problem dabei. Civil War. Die Bürgerkriege. Americans butchering each other. Die Amerikaner haben sich gegenseitig abgeschlachtet. 600,000 Americans are killed right there. 600,000 Amerikaner werden dort getötet. More died in the Civil War than all the wars put together. In diesen Bürgerkriegen kamen mehr um als all in den anderen Kriegen. Suddenly the preacher's like coming home with one arm. Nun plötzlich kommt der Prediger nach Hause mit einem Arm. One eye. Mit einem Auge. Everyone should be like us. Jeder sollte so sein wie wir. And D.L. Moody, God spoke to his heart. Und beim D.L. Moody war es so, dass Gott zu seinem Herzen and sprach. He said this. God said to me. Und er hat Folgendes gesagt. D.L., this world is a sinking ship. Gott hat zu mir gesprochen. Er hat gesagt, D.L., diese Welt ist ein sinkendes Schiff. Save as many as you can. Rette so viele, wie du nur kannst. Before I take you out. Bevor ich dich da wegnehme. And that's what we're all about. Und darum geht es. We're building a local church. Wir bauen an dieser lokalen Gemeinde. The local church is a testimony. Diese lokale Gemeinde ist ein Zeugnis. I can guarantee you, the bigger we get, und ich kann euch garantieren, je größer wir werden, the more persecution we'll get. Umso mehr Verfolgung wird es geben. 15 people in a house don't get persecuted, maybe by the neighbors. Ja, 15 Leute in einem Haus, da gibt's keine Verfolgung, vielleicht von den Nachbarn. If they're loud. Wenn sie laut sind. But the more our testimony grows, aber je mehr unser Zeugnis zunimmt, the more we're committed to being public. Und je mehr wir uns hingeben der Öffentlichkeit gegenüber, to having a testimony, nämlich dass wir ein Zeugnis haben, then the persecution will come. Dann wird die Verfolgung einsetzen. Oh, they're a sect. They're this. They're that. Die sind eine Sekte. Die sind dies und die sind das. How many Christians are so afraid of someone thinking they're in a sect? Wie viele Christen haben so eine Angst davor, dass sie für eine Sekte gehalten werden? What do you think they thought about Noah? Was glaubt ihr denn, was die von Noah gedacht haben? Noah should be locked away somewhere. Ich glaube, den Noah, den sollte man irgendwo einsperren. He's out of his mind. Der ist völlig verrückt. But Noah trusted God's word. Aber Noah hat auf das Wort von Gott and vertraut. That's what we're all about. We trusting his word. Und darum geht es auch bei uns. Wir vertrauen seinem we Wort. Know the things that are coming. Wir wissen von den Dingen, die we kommen are not sollen. Ignorant. Wir sind nicht unwissend. We know about the body of Christ. Wir wissen vom Leib Christi. We are not ignorant that each one of us have a gift. Wir sind darüber nicht unwissend, dass jeder von uns eine Gabe each hat. One of us have a duty. Jeder von uns hat auch eine Pflicht. Each one of us have the Holy Spirit. Jeder von uns hat den Heiligen Geist. And we're building together. Und wir bauen gemeinsam. Jesus said, "The gates of hell shall not prevail. I will build my church." Und Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle, sie sollen meine Gemeinde nicht überwinden. And people come. Und die Leute and kommen. People get saved. Und Leute werden errettet. And they get into Christ. Sie kommen in Christus. They're in union with him. Sie sind in einer Einheit mit ihm. Like a marriage. Wie bei einer Ehe. And they're safe in the ark. Und sie sind sicher in der Arche. How many people will we have brought into the ark? Wie viele Menschen werden wir in die Arche hineingebracht haben? In our existence. Während wir hier when leben. We stand before the Lord. Wenn wir mal vor dem Herrn stehen werden. Say Ige, come right up. Say Ige, come right up. Get in line, you're next. Come on. Ihr seid die Nächsten. The Lord's almost ready. Kommt der Herr, okay, ist schon bereit. Okay, just move it, please. Bitte kommt weiter this vor. Is the angel, right? Come on. Okay. Das ist der Engel nun. Okay, you're next. Get ready when the light goes green, just go right in. Don't okay. hesitate. Ihr seid die Nächsten. Wenn das Licht dann grün ist, dann geht's hier hinein. We got a lot nicht. Of churches behind you. Come on, just okay, when it turns viele, green, just move. Okay. Viele Gemeinden okay, sind dahinter green. Euch. Also wenn grün ist, okay, grünes Licht ist hinein. Okay, before the Lord. Also hinein vor den Herrn. Say Ige. Right, here we are. Ja, da sind wir. Boy, right before the Lord. Wow, vor something dem Herrn. Like that. I don't know how so, it's going to be, but so in etwa we'll be there together somehow. Wir werden dort stehen gemeinsam. And the thing on our mind will be how many people did we bring? Und wir werden über das nachdenken, wie viele Leute wir mitgebracht no haben. No condemnation, the world is unbelief. Kein Verdammnis. Die Welt lebt im Unglauben. Noah only brought 7 with him. Und der Noah hat nur 7 mitgebracht. But he preached. Aber er hat gepredigt. And he didn't get discouraged. Er wurde nicht entmutigt. We get so discouraged when we don't get results. Wir lassen uns oft so sehr entmutigen, wenn wir keine Ergebnisse we haben. We go to the street and we preach and we preach and we preach. Wir gehen auf die Straße und dort predigen wir. Wir predigen. In April we'll be going back to the street and we'll be preaching and preaching. Im April werden wir wieder auf die Straße gehen. Wir werden dort predigen. And some people here have never gone with us. Und manche von euch hier, ihr seid niemals dort gewesen. But you wait till you see Christian Stroh out there. Aber wow. Wartet einmal drauf, wenn ihr den Christian Stroh dort draußen an awesome preacher, Christian Stroh. Ein wunderbarer Prediger, Christian Stroh. We were on the street with Corky a couple summers ago. Als wir vor ein paar Sommern mit dem Corky auf der Straße waren. And I said, Christian, do the next one. Habe ich gesagt, Christian, mach du den nächsten. He gets up there with his colors, you know, just kind of making blotches everywhere. Er tritt davor und er beginnt da zu malen mit all den Farben. Corky's looking at me like. Und der Corky schaut mich so an. Just wait, Corky. Und ich habe gesagt, wart bloß. The guy's awesome. Er ist wunderbar. And he preached this message on Martin Luther's version of the Good Samaritan. Und er hat gepredigt über die Version von Martin Luther in Bezug auf den guten Samariter. Corky was weeping. Corky weinte dort. And he said to Christian right in front of me. Und er hat dann zum Christian gesagt, vor mir. He said, "Young man, that is one of the greatest messages I've ever heard." Er hat gesagt, junger Mann, das war eine der wunderbarsten Botschaften, die ich jemals gehört hatte. Preacher of God's righteousness. Christian Stroh, ein Prediger when? Von Gottes Gerechtigkeit. Just before the second coming. Kurz people vor dem preaching. Zweiten Kommen. Die Leute someone predigen. Asked me yesterday, gestern hat mich jemand would you gefragt. Please say this in the pulpit sometime? Würdest du das bitte mal in der Kanzel verkündigen? If every one of us bring one person in a year. Wenn jeder von uns nur eine Person pro Jahr in one year, if we can all believe, Lord Jesus, wenn wir alle das glauben können, Herr Jesus, in the year 2003, im Jahr 2003, I want to believe you, da möchte ich dir glauben, that someone will come to Christ. Das war in Bezug auf jemand, der zu Christus finden wird. Somebody will get in the ark through my life. Jemand wird in diese Arche hineinkommen durch mein Leben. Somebody from work, somebody from my family, just one person. Irgendjemand bei der Arbeit vielleicht oder von meiner Familie, eine Person. If that happened in the next 12 months. Wenn das passieren sollte, die nächsten 12 Monate. We have to move out of this building. Dann müssten wir hier dieses Gebäude räumen. That's okay. Das ist okay. We'll get another building. Wir werden ein anderes we Gebäude can start haben. Building a building. Wir können beginnen, ein neues with Gebäude grass zu bauen. For the kids and football fields and all kinds of stuff. Mit allen möglichen freien, grünen Flächen für and Fußballfelder, say, für die Kinder und so weiter. Did you see that church? They're building a building over there. Und dann werden die Leute sagen, habt ihr gesehen, die Gemeinde dort, die baut ein neues Haus. A sekte. Das ist eine kind of sect. Yeah, just like Noah. Ja, genauso wie we're bei Noah. Building. Ja, wir bauen. We're building a testimony. Wir bauen ein Zeugnis. Why? Because we believe. Warum? Weil wir glauben. We trust God for what he said. Wir vertrauen Gott in Bezug auf das, was er sagt. About things we have that we cannot see. In Bezug auf Dinge, die wir nicht sehen können. And we trust him. Und wir vertrauen ihm. And people are saying, you foolish people! Und die Leute werden sagen, ah, ihr Dummen hier. What are you working on a boat for? Wofür arbeitet ihr dann an einem this Schiff? This is worthless. Das ist sinnlos. Just like they say to us. So wie sie es zu uns sagen. What do you go to church on Sunday for? Warum gehst du am Sonntag in die you Gemeinde? Could go to you could do something worthwhile. Du könntest doch was Wertvolles important, machen. Important, like go to the movie or something. Nein, du könntest ja ins Kino gehen oder so. Right? Richtig? You could go to school. Du könntest in die Schule study gehen. Study more education. Du könntest noch studieren. For what? Warum? For what? Wozu? All I need is to be content. Alles, was ich brauche, ist zufrieden zu walk sein. Walk with God, work hard. Mit Gott zu gehen und hart zu God arbeiten. God opens doors. Gott öffnet Türen. Live my life. Ich lebe mein Leben. And be a testimony. Ich bin ein Zeugnis. And we build the body of Christ together. Wir bauen diesen Leib Christi zusammen. This is an ark. Das ist eine Arche. We are a testimony of God. Wir sind ein Zeugnis von Gott. I just want to thank you so much for all of your involvement. Ich möchte euch wirklich so sehr Dank sagen für alles, was ihr einbringt. You know how many people come an hour and a half early every Sunday to set up chairs and to do buffet and all kinds of things. Wisst ihr, wie viele Leute vor dem Gottesdienst kommen, eineinhalb Stunden und dann Sesseln aufstellen oder Buffet vorbereiten oder was auch immer? Why do you come? Warum machen sie das? Warum kommt ihr? Why will you stay afterwards a little bit and not run out the door? Und warum bleibt ihr auch noch etwas länger und lauft nicht gleich da hinaus zur Tür? Because maybe there's somebody to invest in. Vielleicht gibt es da jemanden, in den man investieren kann. Maybe there's a new person that needs to know you. Vielleicht ist da ein Neuer, der dich kennen sollte. Don't be ashamed of the testimony. Habt da keine Furcht in Bezug auf euer Zeugnis. Don't receive the projection that it's a waste of my time to put effort into the church. Und empfangt gar nicht diese Projektion, das ist eine Zeitvergeudung und da sich in die Gemeinde zu investieren. We're taking that part of the building now. Wir werden jetzt diesen Teil des Gebäudes übernehmen. Und zwar da den oberen Teil. Und bald wird auch das zu klein sein. Bald wird dieses Gebäude zu klein sein. Wir werden bald Kindergarten bis zur Matura haben. Bis zum Gymnasium. Und dann wird Gott ein paar Leute bringen und wir werden eine Universität haben. CIGU. No, CI. Wait, Christian International University. No, CIU. CIU. Or it's CIA. CIA. Christian International Academy. Oder CIA, Christliche Internationale Akademie. God will raise up the people. Gott wird die Leute bringen. Right? And people will look on like, who are these people? Und die Leute werden sich wundern und werden sagen, wer sind denn die? We are Christians. Wir sind Christen. We believe in God's word. Wir glauben an das Wort Gottes. You believe in? You're not was? Some of those creation people. Ihr glaubt an das? Na, ihr seid doch keine dieser, die an die Schöpfung glauben, yeah, oder? Yeah, that's us. That's ja, us. Das sind wir. Genau. You're not the people who believe the Bible. Ihr seid doch nicht solche, die an die Bibel glauben. Yeah, that's us. Ja, genau the das second sind wir. Coming. Oh! Das zweite Kommen. Yeah, that's us. Ja, das sind wir. That's us. Das sind wir. We'll be praying for you. Wir beten für dich. You may not be laughing once Jesus comes. Ich meine, du wirst aufhören mit dem Lachen, wenn Jesus because kommt. As in the days of Noah, young man, weil so wie es zu den Tagen Noahs war, so junger Mann, shall it be, so wird es auch sein, when the Son of Man returns, wenn der Menschensohn wiederkehren and wird. Two will be walking in the field, und zwei werden am Feld sein. And one is taking, und einer wird weggenommen werden. And one is left. Und einer wird zurückbleiben. And two are grinding in the mill, und zwei werden die Mühle mahlen. In the Anchor Bakery. Beim Anker. And one is taken. Einer wird weggenommen. Where'd she go? Wo ist er weg? Wo ist er hin? No understanding. They did not understand. Kein Verständnis. Sie verstehen es nicht. She just kind of like disappeared. Sie ist einfach verschwunden. Two guys driving in a truck. Zwei fahren in einem Lastauto. Hey, Franzi. Hey, Franzi. Wo bist du? Where are you? Ha! Ich verstehe das. They didn't understand. Sie haben es nicht verstanden. Things happening in front of their eyes. Die Dinge passierten vor ihren Augen. But they don't understand. Aber sie verstehen es nicht. Because they don't have God's word in their heart. Weil sie das Wort Gottes nicht in ihren Herzen tragen. So let's build. Also wir wollen weiterbauen. Let's build with all of our hearts.